Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun viel Spaß mit Jürgen, Dominik und Philipp. Bei A, der Kurzform von Ach. Und nun geht's endlich los. Darüber hinaus haben wir aber auch noch hier im Repertoire als Gäste von unserer wunderbaren Achterrasse den Tom. Hi. Dominik. Ja, servus. Josh. Bonjour. Und neben unserer Lordschaft und Jürgen auch noch die Person, die uns heute Content präsentieren wird, und zwar Benj. Ja, guten Abend. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Okay, also auf die Bitte hin, es mal anders zu machen. Ich habe 10 Hinweise auf eine Person. Da bleibt's bei. Nummer 1. Also Sekunde, aber sie lebt noch? Die noch unter uns? Nein. Das hatte ich auch gedacht. Nein. Also sie lebt aber über uns. Das ist der Nachbar, der nachts immer so arg laut brüllt bei uns. Sind es Astronauten, nein, so die gerade im Weltall sind? Ich werde doch nicht Naturgesetze außer Kraft setzen. That's the spirit. Also gibt es auch einen Asteroid dazu. Die heiligen Welt. Das verrate ich noch nicht. Okay, Hinweis 1. You sound like a commercial. You sound like a commercial. Ich mag's jetzt schon. Das klingt wie etwas, das ein Regisseur zu einem Schauspieler sagt. Ich merke richtig, wie das meine Lebensgeister direkt weckt, weil das so den Anschein erweckt, als dass es erratbar für mich ist. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Ja, dann gehen wir mal weiter mit Hinweis 2. You've both still got your full measure of life. Use it well and your future will be glorious. You was? Nochmal. You've both still got your full measure of life. Use it well and your future will be glorious. Your full measure of life. Es ist doof, dass ich kein Englisch spreche, gell? Ist das ein Filmzitat? Also. Ja, das ist 100% Sinn des Filmquotes. Entweder Film oder Serie. Ja. 100%. Ich bin nur gespannt, was es ist. Ja, wer könnte. Dann muss ich jetzt fragen, seid ihr eigentlich als nicht jugendfrei getaggt? Nö, das hat uns aber noch nie. Das ist Sex and the City, oder? Das hat uns noch nie aufgehalten. Okay, dann nehme ich Hinweis 3. Oh, please don't waste my time with that bullshit. Naja, das ist ja noch harmlos. Harmlos. Boah, was keine Ahnung. Sein? Das ist keine. Also 80er oder früher. Das ist kein 90er-Stuff mehr. Das ist zu schräg. Ja, und die Frage ist natürlich auch, warum auf Englisch? So, weil es keine bekannte deutsche Übersetzung davon gibt? Oder weil es auf Englisch so viel bekannter ist? Oder es ist irgendwie kacke und keine kennt. Oder weil es mehr in die Irre führt? Oder könnte ja auch was dahinter stecken. Ja, ich wollte es nicht zu leicht machen. Nee, ich würde so Quotes finde ich auch schwierig, weil dann gibt es irgendwann einen Re-Release von irgendwas und gerade wenn man, also wenn ich jetzt von meiner Theorie aus richtig bin, dass wir in der Zeit sind, 80er oder wie gesagt, also frühe 80er oder sowas hätte ich jetzt getippt. Oder früher oder später 80er, dass es dann nochmal ein Re-Release gibt und keiner so genau die Übersetzung gut fand damals oder so, das wird für mich da auch noch reinpassen. Nichts Aktuelles auf jeden Fall. Also ich weiß nicht. Ich glaube. Zumindest von den Sachen, die bis jetzt kamen. Ich glaube, das ist eine zusätzliche Hürde einfach nur. Aber lass uns mal gucken. Also Hinweis 4 klingt komisch, aber ich habe es extra nochmal nachgelesen und nicht nur abgehört. Es scheint so zu sein. I doubt very much that the Miami Beach Police would take kindly to what you're doing. Miami Beach Police. Okay. Miami Beach Police. Miami. Okay. Yep. Keine Ahnung. Oh. Und jetzt geht wieder los. Reden. Warte mal, wir warten es damals. Oh. Aber wir hatten den gespielt. Oh, das ist ein James Bond. Jetzt überlege ich gerade, ist es Sean Connery? Ja. Jawohl. Ah, ich hatte gedacht, den muss ich weiter nach hinten schieben. Verdammt. Ah. Jetzt müssen wir nochmal sagen, wer hat es gleichzeitig gelöst? Einmal Philipp und einmal? Josh auf jeden Fall vorher. Ich habe einfach nur den James Bond reingeschrien. Du Schlingel. Vorlagen. Aber das war jetzt tatsächlich ein klassischer Abstauber. Du hast quasi vor dem leeren Tor, ja. Philipp hat alle ausgetrippelt und du hast ihn aber reingemacht. Also. Sehr gut. Ja, aber jetzt bin ich aber, das sind, waren dann Filmzitate, oder? Ja. Okay, krass. Und das eine war Highlander, oder? Noch. Das eine war Highlander 2, oder? Irgend so ein Mist. Ja, ja, ja. Denke ich mir doch. Also das ist sowas Blödes auch. Und das mit der Miami Beach Police, mit der Ursula Andress, die da gerade aus dem Wasser kommt oder irgend sowas? Oder was? Wovon, wo war nee, das? Die unbestechlich? Die Schummelszene am Pool. Ah. Okay. Hm. Ist sehr cool, aber dann macht die Auflösung jeweils jetzt gleich bei den restlichen Hinweisen dazu, weil ich glaube, das ist dann noch witziger. Oh ja. Ich kann ja schon sagen, also You Sound Like a Commercial war Man lebt nur zweimal. Okay. Highlander 2 hatten wir. Oh, Please Don't Waste My Time, das war Die Unbestechlichen. Mhm. Okay. Das ist fantastisch. Okay, Hinweis. Übrigens. Zitat Nummer 5. Our asylums are full of people who think they are Napoleon. Welcher Film ist das? Das müsst ihr jetzt dann raten. Asylums. The Rock. Ist er da, ja. Hat er in einer Flug übers Kuckucksnest mitgespielt? Nee, ne? Nee. Das ist auch ein James Bond. Auch ein James Bond. Ja, bei James Bond bin ich raus. Nee, keine Ahnung. 007 Jagd Dr. No. Okay. Ah, okay. Okay, das nächste ist sehr schön. Da könnte man es auch erkannt haben. If I knew the answers to everything, I would be teaching theology in Paris. Finding Forrester. Nein. Indiana Jones. Ein sehr schöner Film übrigens. Im Namen der Rose. Genau. Ah. Ja. Gut, dann Hinweis Nummer 7 oder Zitat 7. I was just thinking how wonderful it was when the inmates weren't allowed to talk in here. Das ist tatsächlich The Rock. Genau. Ja, toller Film. So, bei Hinweis 8 habe ich gedacht, jetzt ändere ich die Sprache, damit es mal wirklich erratbar wird. Alte Tiger, die das Ende spüren, sind am gefährlichsten und sie sterben kämpfend. Ist das Indiana Jones? Nein. Hm. Ist das der hier mit der Catherine Zeta-Jones, dieser Räuberfilm? Nee, das ist League der Rolle von Extraordinary Gentleman, oder? Ah, ja. Okay. Da, mein Kumpel, der Martin, leugnet die Existenz dieses Films. Es ist so fantastisch, dass einfach, dass er ja, ist es nicht so, dass er die Rolle von Gandalf abgelehnt hat, um den zu drehen? Echt, war das zeitgleich? Ich hätte gedacht, kommt die Liga viel früher vor. Ja, ich weiß nicht. Aber ich meine, mit Pre-Production und dergleichen kann das schon sein. Aber ich weiß, dass er auf jeden Fall Herr der Ringe abgelehnt hat. Ja. Er hat ganz, ganz viel abgelehnt, der Sean Connery tatsächlich. Das ist ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie, ich glaube, war es nicht, dass Will Smith die Rolle von Neo abgelehnt hat? Also auch lauter so Sachen, wo du heute sagst, wow, wie krass anders wäre das einfach geworden. Ja. Das ist... Das Krasseste ist tatsächlich, dass, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber es gibt ja auch ganz häufig, dass so in der Produktion noch getauscht wurde, dass zum Beispiel der Michael J. Fox ganz große Teile von Zurück in die Zukunft kannst du quasi mit einem anderen Schauspieler auf YouTube angucken, weil sie so halb aufgenommen hatten und dann gemerkt haben, dass das nicht funktioniert und dann doch alles nochmal neu gedreht haben mit Michael J. Okay. Fox. Das ist wirklich super, super sehenswert. Oh, da müssen wir klammern, ey. Wie war das mit dem Kabinett von Dr. Parnassus? Da ist doch Heath Ledger dann mittendrin gestorben. Und Johnny Depp und ich weiß gar nicht. Da geht's hier nicht anders, ne? Ja. Und dann haben sie die Rollen quasi, haben sie dann quasi so dieses Shapeshifting in die Story eingebaut und dann haben mehrere Schauspieler quasi die als Huldigung ihn gespielt. Ja, genau. Ja. Oder hier, wie heißt denn dieser Plan 9 von Outer Space, wo sie dann einfach wie heißt der, Boris Karloff? Karloff, ja. Genau, der dann, ich weiß nicht, ob der dann verstorben ist oder keinen Bock mehr hatte zu spielen. Jedenfalls haben sie dann irgendwie alle Drehszenen gespielt und der hat immer so einen Vorhang vor sein Gesicht gehalten in jeder Szene, weil das halt jetzt plötzlich jemand anders war. Was für ein Schmarrn. Das klingt nach was meine Fünfjährige tun würde. Aber kindisch passt gut zu Zitat Nummer 9. Ich habe es auf Englisch genommen, damit es nicht zu leicht ist. I will not allow this wedding to proceed unless I'm allowed to give the bride away. Robin Hood. Ja. Ja. Genau. Das ist auch so ein typischer Film, den ich in meiner Kindheit eine Trilliarde Mal geguckt habe. Er kommt da, glaube ich, nur 5 Minuten drin vor, oder, in dem Film? Der kommt ja auch Zeit. Ich habe ihn damals in Schottland gesehen und der Jubel, als er da aufgetreten ist, es war super im Kino. Schottische National. Ich glaube, das ist sein einziger Satz in dem Film. Ja, ach nein, super. Zum Schluss nochmal, wenn er ihn zum Ritter schlägt oder sowas. Tja, ja, aber ist schon sehr lang cool. Hier. Ja, und Hinweis Nummer 10, damit es auch wirklich erraten wird, geben Sie mir ein Ping, Vasili, aber bitte nur ein einziges Ping. Keine Ahnung. Als der U-Boot-Kommandant da ist, Jagd auf Rot Oktober. Ah! Ja, genau. Ich habe ein Faible für die russische Nationalhymne und tatsächlich auch ganz stark getrieben, auch also für Nationalhymne im Allgemeinen, auch für die französische. Steht und, auch in dem LinkedIn-Profil? Nein, aber wir können gerne gemeinsam mein LinkedIn-Profil nachher. Was? Moment, seit wann sind wir bei LinkedIn? Ich dachte Twitter. Bei LinkedIn müssen wir nochmal über den Preis nochmal reden. Aber was ich sagen wollte, diese Liebe zur russischen Nationalhymne kommt auch ganz stark getrieben aus dieser fantastischen Szene im U-Boot, wo sie quasi die Nationalhymne singen. Das ist so die unter den Top 2 der Szenen, All-Time-Szenen mit Nationalhymnen, gleich nach Casablanca, wo sie quasi den Nazis die Marseillaise entgegenschmettern. Das ist so die beste Szene aller Zeit mit einer Nationalhymne. Jetzt müsst ihr mir mal beantworten, wenn ich den heute noch sehen möchte, kann man den noch sehen oder ist das schwer erträglich? Das ist Jagd auf Roter Oktober, oder? Ja. Weil den kannst du auf jeden Fall angucken. Ja, doch. Der ist kann man top besser Action. Gucken als Robin Hood. Okay. Ja, Moment, welchen Robin Hood schon? Der mit Kevin Costner? Nein, das ist nicht wahr. Da würde ich, glaube ich, eher Robin Hood schauen. Also, wenn ich drüber nachdenke, ist, glaube ich, Robin Hood so mit, also da wäre ich, ich habe mir noch nie Gedanken bis zu diesem jetzigen, bis zu dieser jetzigen Sekunde gemacht, aber ich glaube, wenn ich so bis zum Ende meines Lebens nur noch eine einzige Geschichte schauen dürfte, wäre Robin Hood ganz weit mit dabei. Und Achtung, warum? Weil tatsächlich Robin Hood, du hast einmal diesen Kevin Costner-Film, hast du einen vernünftigen, du hast einen vernünftigen Abenteuerfilm. Dann hast du den Zeichentrick Robin Hood, den ich liebe. Da hast du was quasi für die Kiddies so. Also die können dann auch mitgucken. Und dann hast du tatsächlich Helden in Strumpfhosen, wo so ein typischer Film ist, der meinen Humor mitgeprägt hat, wo ich mich auch immer noch beümmeln könnte, der aber echt einfach wahrscheinlich faktisch kacke ist, aber ich liebe den. Und ich glaube, Robin Hood ist nearer and dearer to my heart, als ich es bisher tatsächlich mir eingestanden habe. Also danke dafür, dass du dass du mich da aufmerksam machst. Im Übrigen möchte ich an der Stelle auch betonen, dass ich mir gedacht habe, so, Mensch, voll cool, ich habe auch eine Folge zugeschickt bekommen, die ist total witzig, die wird dazu passen. Ich gucke auf den Absender und da steht ein Bench. Das sollten wir vielleicht lassen. Komisch. Ja, jetzt kannst du die ihm ja mal vorlesen und schauen, ob er auch so verpeilt ist, wie wir uns nicht merkt. Großartig. Nee, also das war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ja, super Idee. Und sehr, sehr cool. We have what learned. Vielen Dank. Genau, vielen herzlichen Dank dafür. Ich rufe an dieser Stelle auch gerne zu mehr Originalität auf. Wenn wir es tatsächlich schaffen, auch mal unbekannte Menschen originell vorzutragen, dann haben wir den Next Level erreicht von A. Das wird ganz großartig. Aber ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, ihr wart ein fantastisches, ihr wart kein Publikum, ihr wart, was sagt man denn, wenn ihr fantastisch mitgemacht habt, gibt es einen feststehenden Ausdruck dafür? Ihr wart eine fantastische Runde. Ja, so sagt man das doch, oder? Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch zu uns gesellt habt am heutigen Abend. Danke, und für die da draußen, die sich denken, da hätten sie auch mal Bock drauf. der Weg auf die Achterrasse steht euch jederzeit frei. Zwinker, zwinker. Das klingt immer wie so eine Sekte, wenn du es plagst. Und ich weiß nicht, ob das was sehr Gutes oder was Schlechtes ist. Du hast mich gelockt mit komm rein, es gibt Kekse. Das stimmt. Und ich habe keinen einzigen Keks gesehen. Ich habe in all den Jahren noch keine Kekse gesehen. So, der Philipp hat mal für den Jürgen und mich mal Bratwürste mit Sauerkraut gemacht, so gleich in dem ersten Monat oder so. Was soll ich sagen? Dabei ist es auch geblieben. Ja. So, es gibt Bratwurst, komm rein. Das ist gute Kraut aus dem Automaten. Der Kreis schließt sich. Großartig, vielen herzlichen Dank. Den suche ich jetzt mal noch raus, ob es den noch gibt. Das war schon ein paar Jährchen her, dass ich da mal war. Song, den gibt es nicht, Jürgen. Circle of Kraut. Das liegt da schon so lange drin, das ist jetzt sauer. Das ist ja ekelhaft. Und was machen Sie als erstes, wenn das pandemiemäßig alles wieder leichter geht? Ich gehe zum Krautautomat. Also mir war so, als hätte ich euch das schon mal geschickt, das Foto von dem Krautautomat, aber ich packe das jetzt gern mal. Nee, nur immer so diese Metzgersautomaten. Ja, ich meine, die Frage ist, kann man wirklich genug Krautautomatbilder haben? Und sag das mal 10-mal hintereinander und dann bist du echt gut. Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat. Und das fadet der Philipp jetzt einfach in den Endschnitt und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss. Und Josh, du darfst jetzt schlafen, okay? Gott sei Dank. Gute Nacht, Josh. Bis dann. Ciao, ciao. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat, Krautautomat.